Mit diesem Lied grüßen wir die Szene-Polizei. A one, a two, a three, one, two, three, four. Du hast dein Leben lang versucht, besser als die anderen zu sein. Doch du hast natürlich nicht geschafft, dein Hirn ist viel zu klein. Jetzt erzählst du wieder Scheiße, nur um wichtig zu erscheinen. Über Leute, die du gar nicht kennst, man kriegt dich endlich ein. Du blödes Arschloch. Keiner will dich sehen, du blödes Arschloch. Kannst du nicht einfach gehen, du blödes Arschloch. Du nervst du nicht zu knapp, du blödes Arschloch. Wann fällt deine Zunge ab? Jeden Tag versuchst du krampfhaft dein Leben zu koordinieren. Du siehst, wie es bei anderen klappt, doch leider nie bei dir. Du bist so blöd und rastest nicht, du tust mir wirklich leid. Und jetzt fang nicht an zu heulen, sonst schenk ich dir ein Kleid. Du blödes Arschloch, keiner will dich sehen. Du blödes Arschloch, kannst du nicht einfach gehen. Du blödes Arschloch, du nervst du nicht zu knapp. Du blödes Arschloch, wann fällt deine Zunge ab? Du blödes Arschloch, niemand will dich sehen. Du blödes Arschloch, Mann, einfach nach Hause gehen. Du blödes Arschloch, du nervst du nicht zu knapp, du blödes Arschloch, wann fällt deine Zunge ab?